den Schatten, die beiden Herzen immer den Rücken gestärkt. Und keiner davon hat gemerkt, dass du es bist, der mich doch zerstört. Niemand hat jemals dein Lachen gehört. Immer einsam warst du noch und bist das auch heute noch. Niemand ist mit dir gemeinsam. Ist Einsamkeit nicht völlig grausam? Wobei die Zweisamkeit mit dir auch nicht immer sein kann. Es ist die Reinheit, die mich vorantreibt. Es ist die Reinheit, die dich von mir vertreibt. Es ist die Reinheit, die dich nun bestraft. Es ist die Reinheit, die deine Freiheit verkraft. Weißt du, was Hass ist? Du fütterst ihn. Weißt du, was krank ist? Schau doch mal hin. Auch wenn ich doch krank bin, du bist es auch. Mach deine Augen auf und guck doch genau. Ist dies dein Spiegelbild oder was du sehen willst? Ist es dir ein fremdes Bild? Sag, wieso bist du auf einmal so wild? Ich will dich berühren. Ich will dich verführen. Ich will dich verachten. Ich will dich zerhacken. Die Reinheit ist es, die mich antreibt. Auf einmal wirst du so blass, weil sie mich antreibt. Licht und Schatten, rot und weiß. Schwarz und weiß, was soll der Scheiß? Ich verfütter dich an die Ratten. Was du möchtest, dich bei mir entschuldigen. Es ist zu spät, du hast deine Chance vertan. Es ist zu spät, ich zeige dir meine Gram. Ich bin so grausam, gar unaufhaltsam. Ich bin berechenbar, nur noch für dich da. Ich will dein Leben, dazu musst du sterben. Ich will dein Blut, getränkt von Blut. Es ist die Reinheit, die mich hier antreibt. Es ist die Freiheit, die mich zu dir hintreibt. Es ist die Gier, die du nicht verstehst. Es ist mein Wille, gegen den du untergehst. Es ist die Reinheit, dein Blut soll nur mir dienen. Die Freiheit, kein Gott ist mir je erschienen. Freiheit, Reinheit, Freiheit, Reinheit. Freiheit!